Frohes Mondneujahr. Ich habe ja noch keine Gelegenheit, es euch allen zu wünschen. Ihr seht alle ein bisschen umfangreicher aus. Aber macht euch keine Vorwürfe, weil ihr letzte Woche zu viel gegessen habt, okay? Ab und zu ist das in Ordnung. Seid in solchen Dingen nicht gesetzlich, preist den Herrn. Und ich glaube auch, dass Gesundheit nicht der einzige Aspekt unseres Lebens ist. Alle Aspekte müssen im Gleichgewicht sein. Aber das Wichtigste ist, ich habe Gesundheit gesagt, aber eigentlich sollte ich Fitness sagen. Denn wir wissen, dass man zwar fit sein kann, wenn man Sport macht und sich gesund ernährt, aber trotzdem nicht unbedingt gesund ist. Gesundheit kommt vom Herrn. Der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Er ist der Herr, die Quelle der Gesundheit. Wir kennen Menschen, die sich gesund ernähren und Sport machen und dann auf einmal krank werden. Und innerhalb kürzester Zeit sind sie weg. Sie mussten gehen. Und keiner versteht es. Es gibt Leute, die jeden Tag joggen gehen. Ihr wisst, was ich meine. Und eines Tages fallen sie tot um. Natürlich ernähren wir uns trotzdem gesund. Preist den Herrn. Ich sage das nur, damit ihr euch nicht selbst verdammt, wenn ihr ab und zu einmal zu viele Ananastörtchen esst. Amen. Preist den Herrn. Auch wenn du deine Kollegen beim nächsten Mal nicht wiedererkennst. Nicht schlimm. Hallo, Kollege. Ich wollte sagen, dass es für ihn keine Verdammnis gibt, aber das gilt natürlich nur, wenn dein Kollege gläubig ist. Es gibt für den keine Verdammnis, der zu Christus gehört. Wir leben am dritten Tag. Und Gott geht nie einen Schritt zurück. Gott geht immer vorwärts. Der Weg der Gerechten, und das seid ihr alle, wird immer heller leuchten, bis ihr Tag vollkommen ist. Seid ihr bereit, das Video noch einmal zu sehen? Und wenn ihr es dieses Mal seht, könnt ihr euch vielleicht mit dem dritten Tag identifizieren. Der dritte Tag. Preist Gott. Wenn ein neues Jahr beginnt, wollen wir immer wissen, was es für uns bereithält. Und manche verlassen sich dabei auf Menschen. Aber Menschen sind fehlbar. Menschen machen Fehler, und zwar oft. Manche gehen auch zu Menschen, die dem Teufel gehorchen. Wenn du zu einem Wahrsager gehst und das, was diese Person sagt, auch stimmt, dann kannst du sicher sein, dass das ein Wahrsagegeist ist. Die Bibel bezeichnet es als Geisterbefrager oder Wahrsagegeist. Ein solcher Geist kennt dich. Er sagt dir, dass du ihm oder ihr Geld geben sollst. Und dann würdest du von dem Fluch befreit werden. Auf so etwas solltest du nie hören. Denn damit öffnest du den Mächten der Finsternis die Tür. Und wir wissen, dass wir einen geistlichen Kampf führen. All die Zeichen, die wir in der Welt sehen, sind ein Beweis dafür, dass wir auf jeden Fall in einem geistlichen Kampf stehen, einem geistlichen Krieg. Und alle Interessen laufen im Nahen Osten zusammen. In den letzten Jahrhunderten, im 18. Jahrhundert und davor, im 17. oder 16. Jahrhundert, hat man kaum etwas über den Nahen Osten gehört. Doch schon damals hat uns die Bibel gesagt, dass sich in der Endzeit alles im Nahen Osten konzentrieren wird. Wir leben in dieser Zeit, in der wir erleben, wie sich alles im Nahen Osten konzentriert. Ich weiß nicht, was der Teufel tut, und es interessiert mich auch nicht. Ich will wissen, was Gott tut. Aber der Teufel versucht gerade, seine ganze Hand auszuspielen. Doch damit macht er die Bibel nur umso glaubwürdiger. Wir wissen ja, dass die Bibel von Gott eingegeben ist. Jede Bibelstelle kommt von Gott. Aber so schneidet sich der Teufel ins eigene Fleisch. Amen. In der Bibel steht, dass in Jerusalem etwas passieren wird. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, heißt es, dass etwas in Jerusalem geschehen wird. Und alle Augen der Welt werden auf diesen speziellen Ort und das Ereignis gerichtet sein. Als die Bibel geschrieben wurde, haben die Leute über eine solche Vorstellung gelacht. Und selbst im 18. Jahrhundert haben sie es noch nicht verstanden und es einfach im Glauben angenommen, weil sie wussten, dass jede Bibelstelle von Gott kommt. Gott kennt die Zukunft. Gott lebt außerhalb der Zeit. Er weiß alles. Als der Prophet Micha im Alten Testament Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus in Bethlehem die Prophezeiung dazu bekam, sagte er sinngemäß: Aus dir, Bethlehem, soll der Herrscher hervorkommen, dessen Hervorgehen von Anfang gewesen ist. Das heißt also, dass Jesus davor existiert hat. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Micha sagte also den Ort voraus, an dem Jesus geboren werden würde. Die Propheten haben auch vorausgesagt, dass Israel zu dieser Zeit unter der Herrschaft der Heiden stehen würde. Wir wissen, dass sie nicht ihrem eigenen jüdischen König unterstanden. In Psalm 22 wurde auch prophezeit, dass der Messias gekreuzigt werden würde. Sie durchbohren meine Hände und Füße. Die Psalmen wurden von König David unter dem Einfluss des Heiligen Geistes geschrieben, etwa 1000 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Zu dieser Zeit war die Todesstrafe die Steinigung, nicht die Kreuzigung. Die existierte zur Zeit von König David noch nicht. Und doch sagte David voraus, dass der Messias, der kommende Retter, an den Händen und Füßen durchbohrt werden würde. Wir wissen, dass die Kreuzigung erst später von den Phöniziern erfunden wurde. Und dann haben die Römer sie übernommen, denn die Römer gab es zur Zeit von König David auch noch nicht. Prophetien können also sehr präzise sein. Sie sprechen über die Zukunft. Und die Bibel prophezeit uns, dass alles im Nahen Osten zusammenlaufen wird. Dann wird Jesus wiederkommen. Und das Kommen von Jesus besteht aus zwei Teilen. Das erste Kommen wird auf eine Weise geschehen, die die Welt nicht sehen wird. Alles wird in einem einzigen Moment passieren. Die Bibel nennt es Atomos, wie eine Atomsekunde. So kurz, dass wir verschwinden werden, ohne dass die Welt es sieht. Aber in dieser Atomsekunde wird Jesus wiederkommen. In der Bibel heißt es, plötzlich, in einem Augenblick werden wir alle, die wir nicht entschlafen sind, das bedeutet, dass wir nicht alle sterben werden, aber wir werden verwandelt werden. Und dieses Vergängliche wird Unvergänglichkeit anziehen. Dieses Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Ich glaube, wir können den Vers einblenden. Ich zeige ihn euch. Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, das heißt, dass er hier zu Christen spricht. Christen sterben nicht, sie entschlafen. Wenn Jesus noch lange nicht kommt, werden wir alle entschlafen, früher oder später. Aber unsere Perspektive ist nie das Grab. Im 1. Thessalonicher Brief heißt es, dass wir auf seinen Sohn vom Himmel warten sollen. Das ist unsere Haltung im Glauben. Er kann jederzeit kommen. Und in der Bibel steht, dass wir innerhalb eines Augenblicks verwandelt werden. Auf Griechisch eine Atomsekunde. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen. Das ist interessant, denn hier steht in der King James Bibel beim letzten Trump. Ich weiß auch nicht warum. In der ursprünglichen King James Bibel steht da Trump statt Trumpet, also Trompete. Beim letzten Trump. Gab es schon einen ersten oder zweiten Trump? Nein, das ist damit nicht gemeint, okay? Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, dieser vergängliche Körper. Jedes Mal, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir Blut abnehmen müssen und dann die Ergebnisse bekommen, erfahren wir etwas, das uns zeigt, wie vergänglich unser Körper ist. Wenn ein Teil unseres Körpers mit seiner Vergänglichkeit kämpft, nennen wir das Krankheit. Wir nennen es Kranksein. Nicht wahr? Die Welt sagt, du wirst eben alt. Wir verfallen. Mit anderen Worten, unser Körper ist von Vergänglichkeit erfasst worden. War das Gottes Plan? Natürlich nicht. Am Anfang wollte Gott, dass der Mensch stark ist, keine Krankheiten hat, immer jung bleibt und für immer lebt. Nicht als ein Geist, der herumschwebt. Nein, nein. Auch wenn der Mensch Geist ist, hat Gott dem Menschen einen Körper gegeben. Das ist unser Heim. Du bist nicht ein Körper, du bist ein Geist. Und du lebst in einem Körper. Dazu kommen wir später. Also in der Bibel steht, dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Stell dir das vor, du hast dann immer noch einen Körper. Du wirst immer noch in einem Körper leben, aber von da an wird dein Körper nicht mehr altern und nicht mehr krank werden. Er ist dann weder Krankheiten noch dem Verfall noch der Vergänglichkeit ausgeliefert, denn du hast Unvergänglichkeit angezogen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ihr wisst, was sterblich heißt, oder? Dem Tod ausgeliefert zu sein, nicht wahr? Ihr seid dann nicht mehr dem Tod ausgeliefert. Der Tod liegt hinter euch. Und in diesem Zustand werden wir für immer sein. Das ist der Traum des Vaters für uns alle. Er träumt davon, dass wir unter seiner Liebe leben, unter seiner Gnade und unter seiner Versorgung. Stark, gesund und für immer. Das war der erste ursprüngliche Plan, den Gott für Adam und Eva hatte. Falls du dich fragst, ob Gott all ihre Bedürfnisse erfüllen oder sie Demut durch Armut lehren wollte, dann schau dir den Garten Eden an. Alles war reichlich vorhanden. Alles war in verschwenderischer Fülle vorhanden. Es war mehr als genug für ein einzelnes Paar. Alles, was Gott geschaffen hatte, war für sie da. Doch gab es einen Baum, den Gott selbst gepflanzt hatte, ja, der dazu dienen sollte, dass der Mensch Gott in einem Akt der Anbetung zeigen konnte, ich werde nicht davon essen, um dir zu zeigen, dass dieser Baum dir gehört und ich werde nicht nehmen, was dir gehört. Um dir zu zeigen, dass du die Quelle meines ganzen Segens bist. Das ist das Bild des Zehnten, nicht wahr? Wir bekommen 100% unseres Einkommens und dann geben wir 10% davon dem Herrn. Ich habe gerade vor kurzem meinem Sohn den Zehnten erklärt, denn er hat zu den Feiertagen eine ganze Menge Geld geschenkt bekommen. Und als er sich darüber gefreut und darüber nachgedacht hat, was er sich alles kaufen soll, habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit, um es ihm beizubringen. Ich denke, er versteht es jetzt besser als früher, als er noch kleiner war. Also habe ich ihm gesagt, dass wir Gott damit zeigen, dass er die Quelle ist. Du nimmst 10% und gibst sie Gott. Ich denke, kein Senior-Partner würde sich mit 10% zufrieden geben, nicht wahr? Gott möchte nur, dass wir 10% für ihn beiseite legen. Damit drücken wir unsere Anbetung aus und sagen zu Gott, du bist die Quelle meines Segens. Amen. Das Interessante ist, dass das hebräische Wort für Zehnter, Maaser, vier Buchstaben hat. Maaser. Und wenn man den ersten Buchstaben wegnimmt, das Mem, dann bekommen wir das Wort Aser. Das Mem macht alles zu einem Nomen. Wenn man dieses Mem wegnimmt, haben wir Aser. Und wisst ihr, was Aser heißt? Die Zahl 10 oder reich und wohlhabend. Das steht in der Bibel. In der Stelle, in der Abraham zu den Leuten sagt, ich werde nichts von euch nehmen, damit ihr nicht sagt, ich habe Abraham reich gemacht, finden wir das gleiche Wort, Aser. Gott hat also reich im Zehnten versteckt. Was du damit machst, bleibt dir überlassen. Ich sage dir nur, dass du mit Gottes wegen nie in die Irre gehst, nie Mangel leidest und nie betrogen wirst, wenn du einfach 10% nimmst und sie dem Herrn gibst. Denn du wirst feststellen, dass du mit 100% und ohne den Segen des Herrn mehr leiden wirst als mit nur 90%. Amen. In all den Jahren hat mir nie etwas gefehlt. Und der Herr hat mich gesegnet. Obwohl ich nicht einmal einen Lohn von dieser Gemeinde bekomme. Gott hat mich gesegnet. Ich will euch nur sagen, dass er treu ist. Und ich gebe den Zehnten. Aber hört zu, es liegt nicht daran, dass ich den Zehnten gebe. Der Zehnte ist kein gutes Werk, das man verrichtet. Ich gebe ihm nur zurück, was ihm gehört. Falls du also stolz wirst und sagst, Gott, ich habe dir meinen Zehnten gegeben, dann sagt Gott, eigentlich gibst du mir den Zehnten nur zurück. Wenn du mein Auto für einen Monat ausleihst und ich aus dem Ausland zurückkomme und sage, kann ich mein Auto wieder haben? Und du sagst, okay, ich gebe dir mein Auto, dann werde ich sagen, das ist nicht dein Auto. That's not your car. Amen. Amen. Ich habe lieber 90% mit dem Segen des Herrn als 100% ohne Segen. Wir geben es sonst ohnehin an der falschen Stelle aus. Aber das ist nicht das heutige Thema. Frohes neues Jahr. Zum Neujahrsfest beschenken wir uns alle, aber vergessen wir nicht den wichtigsten von allen. Es ist ja nicht so, dass man im Himmel Not leiden würde. Dass die Straßen aus Gold repariert werden müssen. Und es heißt, könntet ihr wohl zusammenlegen und uns helfen, Gold für diesen Straßenteil zu beschaffen? Oder wir bereiten damit eine Villa für Pastor Mark vor. All eure Villen sind schon vorbereitet. Wenn die Entrückung kommt, werden wir alle direkt dorthin versetzt. Wir werden in Villen leben. Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, im Englischen Villen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es nicht gesagt. Dann hätte ich es nicht gesagt. Also jedenfalls, das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das ist die Entrückung. Und sie kann jederzeit stattfinden, jederzeit. Aber Pastor, wie werden wir uns fühlen, wenn das passiert? Wir werden sofort eine Fröhlichkeit und Kraft verspüren, wie noch nie zuvor. Ein Leuchten, eine Lebendigkeit, Leben im Überfluss. Ich kann es euch nicht beschreiben, ich habe es noch nie erlebt. Ich kann es mir nur vorstellen, denn ab und zu durchströmt mich dieses Leben, das schon da ist. Und nun schauen wir uns an, wo der dritte Tag zum ersten Mal erwähnt wird. Gehen wir zu Hosea 6. Das ist nicht die Stelle der Ersterwähnung, aber schauen wir uns Hosea 6 an. Nach 2 Tagen wird Gott uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Wenn wir diesen Vers sehen, könnte es dieses Jahr sein. Auf jeden Fall sollen wir so leben, dass wir seinen Sohn vom Himmel erwarten. Jederzeit, in jedem Jahr, in jedem Augenblick. Aber dieser Vers sagt konkret, dass er uns nach 2 Tagen lebendig machen wird. Und am 3. Tag wird er uns aufheben und wir werden vor ihm leben. Dieser Ausdruck vor ihm heißt so viel wie von Angesicht zu Angesicht. Das macht es sehr interessant, nicht wahr? Es gibt keine konkrete Prophezeiung dazu in der Bibel. Niemand sollte daherkommen und sagen, dass es einer bestimmten Prophezeiung zufolge an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Jahr passieren wird. Das kann keiner sagen. Aber nichtsdestotrotz hat es eine geistliche Bedeutung, eine Bedeutung für jeden Einzelnen. Und die lautet, macht euch für eure Erweckung bereit. Ihr werdet nach 2 Tagen auferweckt werden, also am 3. Tag. Und dann wird er uns aufrichten. Was bedeutet das? Wenn du bettlägerig bist, in einem Rollstuhl sitzt oder wenn du immer krank bist und nicht aufstehen kannst, dann wird er dich aufrichten. Denk daran, dass in der Bibel steht, die Geheimnisse der Weisheit sind zweifach. Das steht im Buch Hiob. Es gibt eine natürliche und eine geistliche Bedeutung. Und manchmal sind es sogar mehr als 2. Und es gibt auch noch eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Amen. Hier steht also ganz klar, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Amen. So. Ich habe gute Nachrichten für alle, denen gesagt worden ist, dass sie krank sind. In diesem Leben sind wir hier und da diesen Dingen ausgesetzt. Das gehört zu unserem vergänglichen Körper dazu, seit Adam gesündigt hat. Durch diese Sünde haben wir jeden Segen verloren, den wir im Garten Eden hatten. Keine Krankheit, kein Leiden, kein Mangel, kein Tod. Weil Adam Gott gegenüber gesündigt hat. So schrecklich ist die Sünde. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde bringt den Tod hervor. Sie bringt immer noch den Tod hervor. Amen. Jedes Mal, wenn du sündigst, verlierst du einen Teil deines Lebens. Ich weiß nicht, ob es Monate oder Jahre sind, aber du verlierst sie. Ja, das steht in der Bibel. Aber die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Wenn du den Herrn anbetest, fügst du Tage hinzu. Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass Gott jedes Mal Tage hinzufügt, wenn wir den Herrn aus ganzem Herzen im Geist und in der Wahrheit und nicht nur zum äußeren Schein anbeten. Vielleicht fügt er sogar Monate zu deinem Leben hinzu, vielleicht sogar Jahre. Du kannst also Dinge tun, die dein Leben verkürzen oder verlängern. In der Bibel steht nicht, dass wir dann gehen werden, wenn es für uns Zeit ist. Nein, in der Bibel steht, mit langem Leben will ich ihn sättigen. Und jeder ist in einem anderen Alter gesättigt. Manche wollen einfach nur nach Hause, nicht wahr? Der Apostel Paulus redet so, als habe er Macht über den Tod. Und er ist das Vorbild für uns alle. Wir wissen natürlich, dass Jesus das beste Vorbild ist. Aber Paulus sagt, eifert mir nach. Als Nachfolger von Jesus orientieren wir uns auch an anderen. Wir wissen, dass Jesus vollkommen und fehlerlos ist. Also schauen wir uns andere Geschwister an. Wir lassen uns von anderen Christen inspirieren, die enger mit dem Herrn unterwegs sind. Oder die den Weg schon weiter vorausgegangen sind. Paulus sagt also, ich stecke in einem Dilemma. Ich muss mich zwischen zwei Dingen entscheiden. Auf dieser Welt zu bleiben, wäre besser wegen euch. Paulus sagt, wegen euch ist es notwendig, dass ich noch länger lebe. Ihr braucht meinen Dienst. Ich habe noch eine Aufgabe. Aber zu gehen und bei Christus zu sein, das wäre die Alternative, ist viel besser. Paulus zufolge ist es viel besser, bei Christus zu sein. Und wisst ihr, wie er sich entschieden hat? Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile hier unten. Obwohl er letztendlich den Märtyrertod starb, war es seine Entscheidung zu gehen. Denn er wurde erst hingerichtet, nachdem er gesagt hatte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Lauf vollendet. Und weil sein Körper so sehr mit dem Auferstehungsleben erfüllt war, dass keine Krankheit und kein Leiden darin Platz hatten, war der schnellste Weg für ihn, den Märtyrertod zu wählen. Paulus hat es also erreicht. Und im Philipperbrief gibt es eine Stelle, in der er sagt, ich habe die Auferstehung der Toten noch nicht erlangt, aber ich jage ihr nach. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach. Ich glaube, darin steckt etwas, über das wir eines Tages mehr predigen werden. Aber wir wissen etwas über die Generation der Entrückung, über das ich nie eine Predigt höre. Man predigt über die Entrückung, aber nicht über diesen Teil. Gestern Morgen weckte mich der Herr mit diesem Satz. Deswegen möchte ich darüber predigen. Die Stelle über die Entrückung, die wir kennen, steht in 1. Thessalonicher 4. Dort heißt es, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Die Entrückung hat sich niemand ausgedacht. Sie ist keine Erfindung aus dem 18. Jahrhundert, wie manche behaupten. Nicht die Erfindung von Schofield. Sie ist nicht die Idee von Darby. Nicht die Idee von irgendjemand anderem. Sie ist nicht die Erfindung von Matthew Henry. Sie ist das Wort des Herrn. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Dieser Satz kam mir gestern Morgen. Ich weiß, dass ich schon darüber gepredigt habe, aber er war eindringlicher als je zuvor. Und ich habe noch nie jemanden darüber predigen gehört. Wir, die wir leben und wir, die wir übrig bleiben. Würde man der Sprache Gewalt antun, wenn man sagen würde, wir, die wir bis zur Wiederkunft des Herrn leben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen? Nein, man könnte doch einfach sagen, wir, die wir leben. Warum heißt es dann, wir, die wir leben und übrig bleiben? Wenn man es nachschlägt, sieht man, dass das Wort für übrig bleiben auch überleben heißt. Wenn wir überleben hören, dann denken wir vielleicht an Apokalypse-Filme, wo Wolkenkratzer und Autos niedergebrannt werden und der Held alles unbeschadet übersteht. Und natürlich immer mit Sonnenbrille. Es ist ja immer sehr staubig in solchen Momenten, also trägt er eine Sonnenbrille und ist bewaffnet. Er ist derjenige, der überlebt. Die Frage ist, überlebt er den ganzen Film? Und noch wichtiger, überleben wir den Film? Wer weiß. Stimmt's? Überlebende. Es scheint viel nötig zu sein, um zu überleben. Es setzt Stärke voraus. Wenn man lebt, kann das auch einfach nur daran liegen, dass man 10 Jahre alt ist oder dass man 7 Jahre alt ist, 5 oder 20, dass man jung ist und die meisten jungen Leute leben. Wir wissen, dass auch junge Leute sterben können, aber die meisten jungen Leute leben. Aber wer übrig bleibt, der hat überlebt. Das bedeutet, dass diese Menschen, die Generation der Entrückung, etwas gelernt haben. Sie haben etwas in Gottes Wort entdeckt und enthüllt. Es muss in Gottes Wort stehen. Und es muss etwas sein, das sie überleben lässt, bis Jesus wiederkommt. Gibt es ein Vorbild dafür? Denn Gott arbeitet immer mit Vorbildern. Und ja, das haben wir. Dort, wo der Herr zum ersten Mal gekommen ist. Bei seinem ersten Kommen gab es einen Mann namens Simeon. Damals ist Jesus als Kind gekommen, um die Welt zu retten, nicht wahr? Er kam in den Tempel, seine Eltern trugen ihn. Da kam der Prophet Simeon. In der Bibel steht, dass er ein sehr alter Mann war. Und Simeon sagte zum Herrn, nun haben meine Augen dein Heil gesehen, dein Jesus, dein Jeschua. Nun entlässt du mich. Er sagte nicht, lass mich sterben, sondern entlassen, ein schönes Wort. Denn der Tod ist ein Fluch. Nein, er sagte, nun entlässt du deinen Diener. Ja, sein Herz hörte auf zu schlagen, aber es war einfach ein Ortswechsel. Er sagte, nun entlässt du mich in Frieden, Shalom. Frieden heißt Shalom, keine Krankheit, kein Leiden. Der Heilige Geist hatte ihm versprochen, dass er den Tod nicht sehen würde. Lies einmal aufmerksam bei Lukas nach. Der Heilige Geist hatte ihm gesagt, dass er den Tod nicht sehen würde, bis er Jesus sehen würde. Amen. Hätte er im Zeitalter der sozialen Medien gelebt und gesagt, ich werde nicht sterben, bis ich Jesus sehe. Kannst du dir vorstellen, was er in den sozialen Medien erlebt hätte? Wie die Leute sich über ihn lustig gemacht hätten? Er ist in einer Sekte und so weiter. Aber der Heilige Geist hatte Simeon offenbart, dass er den Tod nicht sehen würde, bis er Jesus sehen würde. Wir finden hier also ein Vorbild. Und wie ist es, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt? Als Jesus zum ersten Mal kam, waren es die Hirten, denen die Engel erschienen und ihnen sagten, dass er in der Stadt Davids geboren ist. Also werden es die Pastoren und Leiter der Gemeinden sein, denen Gott zeigen wird, dass er bald wiederkommt. Amen. Amen. Amen. Ich bin neugierig. Wer von euch würde gern den Tod nicht sehen, bis Jesus wiederkommt? Oder sagt ihr, ich habe genug, ich will sterben? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass ihr das sagt. Was auch passiert, gib das Leben nie auf, ganz gleich, wie schwierig es ist. Du wirst überleben. Amen. Und das hier ist deine Gemeinde. Nichts ist so schwierig und so unmöglich, dass wir unser Leben beenden müssten. Amen. Du wirst es weiter und höher bringen, als du es je für möglich gehalten hast. Das glaube ich. Wir schauen uns also an, wo der dritte Tag zum ersten Mal erwähnt wird. Denn wenn in der Bibel ein Thema zum ersten Mal erwähnt wird, ist das immer sehr schön. Zum Beispiel das Wort Liebe. Wo in der Bibel taucht es zum ersten Mal auf? In 1. Mose 22, wo Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den Sohn, den du liebst. Die Ersterwähnung von Liebe. Und was sehen wir da? Das gilt übrigens immer, wenn in der Bibel ein Wort zum ersten Mal vorkommt. Das ist das Gesetz der Ersterwähnung. Beschäftige dich damit. Denn von diesem Moment an prägt diese Liebe alles andere, was über Liebe gesagt wird. Lange bevor es Lieder gab wie I love you, baby, you know, oh, you love me, okay? All diese Dinge. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist heute überall Thema. Aber das ist nicht die größte Liebe, die es gibt. Ich werde das nie mehr singen. Das ist nicht die größte Liebe, die es gibt. Die größte Liebe ist die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Nimm deinen Sohn, den du liebst. Die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Gott will, dass wir wissen, dass der Sohn, den er am Kreuz für uns und unsere Sünden geopfert hat, der Sohn ist, den er liebt. Sein einziger Sohn. Und der Sohn, den er liebt. Und er ist bereit, diesen Sohn für dich zu opfern. Wer bist du? Was bist du? Wie viel musst du Gott bedeuten? Wie wertvoll musst du für ihn sein? Manchmal vergessen wir das in unseren Predigten über Sünder. Und ja, es ist wahr, dass wir alle Sünder sind. Ohne Christus sind wir alle Sünder. Aber das bedeutet nicht, dass wir für Gott weniger lieb und teuer sind. Sonst hätte er nicht seinen Sohn gesandt, um für unsere Sünden zu sterben. Amen. Du verstehst erst, wie sehr Gott dich liebt, wenn du verstehst, wie sehr Gott seinen Sohn liebt. Denn er hat seinen Sohn für dich geopfert. Eine Frau schaut sich ein Kleid an. Sie hat $50. Ich weiß, heute kosten Kleider nicht mehr nur $50. Außer vielleicht, wenn man sie im Internet bestellt. Aber sagen wir, sie hat $1,000 und es ist ein Kleid, das sie wirklich gern will. Was liebt sie also mehr, das Kleid oder das Geld? Wenn sie das Kleid nimmt, gibt sie das Geld auf. Das bedeutet, dass sie das Kleid mehr liebt. Das ist unsere Logik, nicht wahr? Denn sie schätzt das Kleid mehr als das Geld. Aber Gott schätzt beides. Eigentlich schätzt Gott seinen Sohn mehr als alles andere. Doch er hat seinen Sohn für dich geopfert. Deswegen gibt es keinen Vergleich für diese Art von Liebe. Und in der Bibel steht, wenn Gott sogar seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken, lieber Bruder? Falls ihr euch fragt, ich habe das zitiert, bis auf den Bruder. Manchmal denken wir, sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Aber ich glaube nicht, dass Paulus es so geschrieben hat. Paulus sagt, wenn er nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat, wie viel mehr wird er uns dann mit ihm alles andere schenken? Amen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wer das erkannt hat, der weiß, es gibt nichts, worum ich Gott nicht bitten kann. Aber natürlich gibt es Grenzen. Ich weiß. Ich muss es den Leuten sagen. Bitte nicht um die Frau eines anderen Mannes oder um den Mann einer anderen Frau. Versuch auch nicht, das Auto von jemand anderem zu bekommen. Ja, ich weiß. Das wisst ihr doch, oder? Das ist gesunder Menschenverstand. Wir bitten um nichts, das Sünde wäre. Warum solltest du um die Frau eines anderen Mannes bitten, wenn Gott etwas viel Besseres für dich hat? Aber ich bin schon verheiratet. Dann bitte Gott, sie zu ändern, sie von innen heraus zu verwandeln. Das geht nicht. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Genau das hatte David getan. Und Gott erinnerte David daran, nachdem er Ehebruch begangen und Bathsebas Mann getötet hatte. Er sagte, David, ich habe dir all diese Dinge gegeben. Und wenn das nicht genügt hätte, und ihr kennt das Thema, über das Gott hier mit ihm spricht. Gott sagt, wenn es dir nicht genügt hätte, dann hätte ich dir noch mehr gegeben. Du musstest nur darum bitten. Menschen morden, betrügen und lügen, weil sie Gott nicht vertrauen. Gläubige Menschen sollten dem nie verfallen. Wenn du mit deinem Eheleben nicht glücklich bist, bitte Gott. Amen. Amen. Am dritten Tag wird Gott Wunder tun. Es wird dieses Jahr eine großartige Weinverkostung geben. Halleluja. Preist Gott. Dort, wo zum ersten Mal in der Bibel Liebe vorkommt, geht es also um die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Die zweite Stelle finden wir zwei Kapitel danach, in Kapitel 24. Isaak liebte Rebekka. Isaak ist ein Bild für den geliebten Sohn, ein Bild für Jesus. Und wer ist Rebekka? Die Braut Christi, die Gemeinde, ihr alle. Dort, wo Liebe zum zweiten Mal erwähnt wird, geht es also um die Liebe des Sohnes zu euch allen. Das ist die Liebe, die alle anderen Arten von Liebe hervorbringt. Amen. Und wir müssen diese Liebe verstehen, denn auch die Ehe basiert auf dieser Liebe. Jesus liebt die Gemeinde so sehr, dass er am Kreuz starb. Und er tat es, obwohl wir ihn abgelehnt, ihn verflucht, ihm gelästert und uns von ihm abgewandt haben. Trotzdem ist er für unsere Sünden gestorben. Trotzdem hat er uns geliebt. Nichts, was wir tun, kann seine Liebe zum Erlöschen bringen und ihn davon abbringen, uns zu lieben und zu segnen. Amen. Ich weiß, dass das als Mensch schwierig ist. Deswegen sollten wir auch nicht auf unsere Frauen blicken, um unsere Frauen lieben zu können. Wir sollten auf den Herrn blicken und zuerst seine Liebe zu uns annehmen. Dann können wir auch lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das Gleiche gilt für die Frauen. Sie sollen auf den Herrn blicken, bevor sie sich ihren Männern unterordnen können. Und sie werden alles für den Herrn tun, wenn sie in den Herrn verliebt sind. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Kommen wir zu der Stelle, an der der dritte Tag zuerst erwähnt wird. Natürlich kennt ihr sie alle, nicht wahr? Der dritte Tag kommt zum ersten Mal in der Schöpfung vor. Schauen wir, was wir daraus lernen können. Hier heißt es, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Das steht in 1. Mose 1, dem ersten Kapitel der ganzen Bibel. Und was geschah am dritten Tag? Was hat Gott geschaffen oder was hat Gott am dritten Tag getan? Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer. Aber Gott erschafft nichts, was wüst und leer ist. Das tut er nicht. Gott erschafft Dinge mit Sinn, mit einem Plan, mit Schönheit. Also muss etwas zwischen 1. Mose 1, Vers 1, Gott schuf Himmel und Erde, und Vers 2 passiert sein. Es kann eine vorherige Zivilisation gewesen sein, die durch eine Flut zerstört worden ist. Nicht die Sintflut, sondern eine erste Flut, über die die Bibel schweigt. Deswegen sprechen manche über verlorene Städte wie Atlantis und ähnliche Orte im Meer. Was es auch sein mag, es hat tatsächlich so eine Zivilisation gegeben. Denn Gott sagt zu den Menschen, dass sie die Erde wieder füllen sollen. Wenn mein Wasserglas leer ist und ich jemanden frage, ob er es mir wieder füllen kann, dann heißt das, dass es schon einmal voll war, nicht wahr? Stimmt's, Pastorin Lien, ehemalige Englischlehrerin? Oder Pastor Gabriel, Lehrer für englische Literatur, habe ich recht? Richtet mal die Kamera auf ihn. Wieder füllen, stimmt's? Wenn Gott also zu den Menschen sagt, dass sie die Erde wieder füllen sollen, hat es dann vorher schon einmal Menschen auf der Erde gegeben? Nein, keine Menschen. Adam war das erste Geschöpf Gottes, das ein Mensch war. Wir wissen es also nicht. Es können Zivilisationen sein, die heute noch denken, dass ihnen dieser Bereich gehört oder dieses Gebiet, in dem sie gestorben sind, weil sie vor Jahren dort gelebt haben. Kann sein, dass sie jetzt böse Geister sind. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Legion, die Jesus ausgetrieben hat, das Gebiet nicht verlassen wollte. Sie schienen zu glauben, dass ihnen dieses Gebiet gehört. Und das kann es in jedem Teil der Erde geben. Ich will euch etwas über die Erde sagen. Gott hat Himmel und Erde nicht wüst und leer geschaffen. Also muss etwas passiert sein, das in Vers 2 steht. Die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es gab also eine Flut. Und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Wie manchmal hier über euch allen. Manchmal komme ich auf die Bühne und spüre, dass der Heilige Geist sich bewegt. Und dann weiß ich, dass er gerade heilt. Dass er beschenkt. Dass er segnet. Ich kann ihn nicht dazu bringen. Aber wenn er es tut, dann kommt Ordnung in das Chaos. Licht strahlt in die Dunkelheit. Aus Hässlichem wird Schönheit. Aus Misstönen wird Harmonie. Er bewegte sich. Und Gott sagte auf Hebräisch, Vayomer Elohim. Und dann sagt Gott, Yehi Or. Es werde Licht. Vayi Or. Und es wurde Licht. Sehr interessant. Im Hebräischen sprach Gott eigentlich seinen Namen aus. Yehi Or besteht aus Yud und He. Das erste Wort, das Gott in der Bibel ausspricht, ist sein Name. Wenn Gott seinen Namen auf dich legt, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Das ist ein Segen aus 5. Mose 28. Gott sagte also, es werde Licht und es wurde Licht. Gut, kommen wir zum dritten Tag. Wir überspringen all das. Aber deswegen halten wir manchmal Bibelseminare ab. Du kommst am Vormittag her, dann gibt es eine Pause, in der du ein spätes Frühstück essen kannst oder Brunch, und dann kommst du am Nachmittag wieder und wir machen weiter. Da erfährst du viel mehr als das, was du in der Schule in Geschichte lernst. Denn sie lehren das Was, aber wir lehren das Warum. Wir können hinter die Kulissen schauen. Also, der dritte Tag. Was ist am dritten Tag passiert? Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort. Dieses Wasser ist ein Wasser des Gerichts. Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Seht ihr das? Gott hat nicht das trockene Land geschaffen. Er sagt, es sammle sich das Wasser an einen Ort, auf Hebräisch Makom, Ort. Ein sehr interessantes Wort, denn an einem anderen dritten Tag kommt Makom ebenfalls vor. Es sammle sich alles an einem Ort, sagt Gott, damit man das Trockene sehe. Er hat das Trockene nicht geschaffen. Das trockene Land war unter Wasser. Was machte er also damit? Er ließ es auferstehen. Die Zahl 3 ist die Zahl der Auferstehung. Am dritten Tag sehen wir ein klares Bild der Auferstehung. Aus dem Gericht kommt das Land hervor. Die Grundlage und das Fundament der Fruchtbarkeit. Denn danach wird er Bäume und Kräuter erschaffen, die Samen tragen. Fruchtbarkeit entsteht also aus dem Tod, aus der Auferstehung. Denn nicht nur das trockene Land erschien. Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Was haben wir also gelernt? Zuerst einmal Auferstehung. Das trockene Land soll aus dem Gericht heraus hervorkommen. Jesus ist aus dem Gericht hervorgekommen. Er hat das Gericht für uns alle am Kreuz getragen. Er hat unseren Platz eingenommen. Und weil er unseren Platz eingenommen hat, waren unsere ganzen Sünden dort. Versteht ihr? Das ganze Leben in Sünde lag dort auf Jesus. Das ganze Gericht, das über dich kommen sollte, hat er dort am Kreuz gelassen. Und als er aus dem Gericht hervorkam, tat er das ohne deine Strafe und Sünden. Wenn du an ihn glaubst, dann gilt das, was für ihn gilt, auch für dich. Denn er ist nicht für sich selbst gestorben, er hat keine Sünden begangen. Das war für dich. Und doch leben wir so oft noch im Bewusstsein der Sünde. Ich habe Gott versprochen, dass ich nicht mehr sündigen werde. Und nun habe ich es wieder getan. Statt uns der Vergebung bewusst zu sein, sind wir uns der Sünden bewusst. Ich finde, dass das den Herrn entehrt. Amen. Als erstes haben wir also gelernt, dass am dritten Tag die Auferstehung stattfindet. Und als zweites lernen wir, dass es am dritten Tag Fruchtbarkeit gibt. Gott spricht über Bäume und Kräuter, die Samen tragen, und Früchte aller Art. Gott liebt Fruchtbarkeit. Gott will immer Fruchtbarkeit. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr 30-fach, 60-fach, 100-fach Frucht tragen. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht tragen. Später sagt er im gleichen Kapitel, unzählig viel Frucht. Noch einmal, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, dann noch mehr Frucht und dann unzählig viel Frucht. Gott will also, dass wir auch in unserem Leben als Christen fruchtbar sind, in jedem Bereich. Denn am Ende des Kapitels sagt Gott zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Was heißt das? Pflanzt euch fort. Pflanzt euch fort. Wisst ihr, Gott hätte es auch so einrichten können, dass die Fortpflanzung für uns eine Qual ist. Dass allein der Vollzug der Ehe die Hölle auf Erden wäre. Niemand dankt Gott je dafür, nicht wahr? Stattdessen missbrauchen sie es. Es ist ein Geschenk von Gott. Er hätte es so einrichten können, dass man 10-mal einen Berg hinaufrennen muss, um sich fortpflanzen zu können. Oder dass man etwas unglaublich Bitteres essen muss. Und wenn man es nicht kann, gibt's auch keine Kinder. Aber Gott hat es so schön eingerichtet, dass die Menschen es heute zu ihrem eigenen Nutzen missbrauchen. Ich meine damit den Nutzen für ihre eigene Lust, denn das ist ihr Denken. Aber Gott hat es für alle Menschen gut gemacht. Nicht der Teufel hat Sex erfunden, sondern Gott. Für die Ehe. Damit im Augenblick unserer größten Freude ein Kind empfangen wird. Amen. Hat schon mal jemand Gott dafür gedankt? Oh nein, über solche Sachen spreche ich nicht mit Gott. Als ob Gott das nicht wüsste. David hat in seinen Gebeten, den Psalmen, fast alle Bereiche seines Lebens vor Gott offengelegt. Wir können das in den Psalmen nachlesen. In allen Bereichen, die er vor Gott bloßlegte, errang er den Sieg. In allem, was er offenlegte, war er siegreich. Wenn er mit Gott darüber sprach, war er siegreich. Nur in einem Bereich tat er es nicht, nämlich in diesem. Und das ist der Bereich, in dem er sündigte. Du kannst Gott in jeden Bereich deines Lebens einladen. Wenn du mit bestimmten Dingen nicht zufrieden bist, kannst du mit Gott darüber sprechen. Du musst dir keinen anderen Partner suchen, eine neue Version. Das wäre ein Rückschritt. Denn du kennst nicht diese Person. Oh, das reimt sich. Okay, so. Also, zum dritten Tag gehört die Auferstehung und die Fruchtbarkeit. Könnt ihr mir alle soweit folgen? Gott möchte, dass wir alle die Auferstehung erleben. Und wenn ich Auferstehung sage, wissen wir, dass die Entrückung eigentlich eine Auferstehung für unseren Körper ist. Nur für den Körper. Denn eigentlich haben wir dieses Auferstehungsleben schon alle in uns. In der Bibel steht im Epheserbrief, dass die Kraft, die in uns wirkt, die Kraft ist, die Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft der Auferstehung, das Auferstehungsleben. Wir sprechen in der Gemeinde viel über richtiges Verhalten. Und das soll auch seinen Platz haben. Aber es muss auf christliche Weise geschehen. Sonst wird es zur menschlichen Leistung. Der christliche Weg heißt, dass wir anerkennen, was Christus für uns getan hat und dass wir unsere Stellung in Christus kennen. Dann wird unser Verhalten die Frucht davon sein. Nicht die Werke des Fleisches. Werke sind Leistung. Frucht ist Leben. Sie ist das, was aus dem Leben hervorkommt. Sie ist ein Nebenprodukt des Lebens. Es ist also kein Wettkampf zwischen richtigem Verhalten und Sünde, sondern ein Wettkampf zwischen Leben und Tod. Leben und Sünde. Am Anfang gab es zwei Bäume, und Gott sagte zu den Menschen, esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wusstest du, dass die Erkenntnis des Guten und des Bösen eigentlich richtiges Verhalten ist? Also das Gesetz? Und in der Bibel heißt es, dass die Kraft der Sünde im Gesetz liegt. Gott sagt, esst nicht von dem Baum, denn sonst werdet ihr denken, dass ihr euch auch ohne mich richtig verhalten könnt. Ihr werdet denken, dass ihr ohne mich das Richtige tun könnt, aus eigener Kraft. Hat Gott ihnen je verboten, vom Baum des Lebens zu essen? Nein, nie. Er sagte, ihr könnt von jedem Baum essen, bis auf diesen. Nicht, ihr dürft nicht vom Baum des Lebens essen. Aber davon aß er nie. Der Baum des Lebens ist ein Bild für Jesus. Deswegen kam Jesus und sagte, ich bin das Leben. Und ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Er sagte nicht, ich bin gekommen, um euch das richtige moralische Verhalten im Überfluss zu geben. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Und aus dem Leben wachsen Früchte. Ein Hundeleben bringt Bellen hervor. Ein Katzenleben bringt Miauen hervor. Ein Kuhleben bringt Kuhfladen, ich meine Muhn hervor, Muhn. Das Menschenleben ist verunreinigt, seit der Mensch gesündigt hat. Also bringt es viel Sünde hervor. Schon allein die Gotteslästerungen und vulgären Ausdrücke, die die Leute verwenden, in fast jedem Satz, und sie sind auch stolz darauf. Aber weißt du, etwas, das jeder macht, ist billig. Etwas dagegen, das selten ist und das man fast nie findet, mögest du zu den wenigen gehören, die solche Ausdrücke nicht benutzen. Du musst nicht andere Leute nachahmen. Geh voraus. Der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und der Schwanz muss dem Kopf folgen. Hast du schon mal gesehen, wie eine Katze ihren Schwanz jagt? Sie fängt ihn nie. Ja. Aber weißt du was? Wenn du den Schwanz ignorierst, wird er dir folgen. Hör auf, um die Anerkennung von Menschen zu kämpfen. Blicke auf den Herrn und folge ihm. Es gibt also das Leben von Hunden, das Leben von Menschen, und dann gibt es das Leben Gottes. Gott hat Leben. Und dieses Leben hat Gott dem Menschen am Anfang mit dem Baum des Lebens zur Verfügung gestellt. Dem Baum, dessen Früchte Gott den Menschen nie verboten hat. Aber der Mensch hat nicht davon gegessen. Der Mensch hatte also sein Leben. Nachdem Gott Adam geschaffen hatte, machte sein Herz. Und als er Eva sah, aber nur weil dein Herz schlägt, heißt das noch nicht, dass das Leben ist. Denn es gibt immer noch den Baum des Lebens, von dem sie essen sollen. Das ist das Leben des Menschen. Amen. Wenn ich meine Frau anschaue, macht es. Es setzt einen Schlag aus. Ich weiß, tut mir leid. Alle Ärzte hier werden jetzt nervös. Ich habe es abklären lassen. Es sind Herzrhythmusstörungen. Aber Herzrhythmusstörungen wegen deiner Frau sind etwas anderes. Die sind harmlos, gutartig. Also, zurück zum Thema. Ihr seht gar nicht abgelenkt aus. Gott hat also den Menschen nie davon abgehalten, vom Baum des Lebens zu essen. Und das ist offensichtlich eine höhere Form des Lebens. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte schon. Vor vielen Jahren zeigte mir Gott einmal ein Dreieck wie eine Lebensmittelpyramide. Auf der untersten Ebene stand das Leben von Gemüse. Ja, auch Pflanzen sind lebendig. Aber es ist nicht wie das menschliche Leben. Das ist etwas Höheres. Dann kam das Leben der Insekten. Dann kam das Leben der Tiere. Und ganz oben kam das Leben der Menschen. Und Gott sagte, nichts davon ist wie das Leben, das ich euch geben will. Das Leben Gottes geht also darüber hinaus. Deswegen denken die Menschen der Welt, deine Freunde und Kollegen, die nicht gerettet sind, dass gerettet bedeutet, einer Kirche beizutreten, einer Religion. Nein, Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Regeln im Überfluss habt oder Religion, sondern ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Er ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen lebendig zu machen, damit wir vor ihm leben sollen. Er wird uns aufheben und wir werden vor ihm leben. Und wenn Menschen wiedergeboren werden, was wird dann alles wiedergeboren? Geist, Seele, Körper? Ich erkläre dir so schnell ich kann, was du bist, okay? Dieses Wort ist sein Gewicht in Gold wert. Denn Sigmund Freud ist nur so weit gekommen, dass er sagte, der Mensch habe ein Unterbewusstsein. Die Bibel nennt das Geist. Er wusste also, dass es etwas gibt, das noch tiefer liegt als unser Denken. Das Unterbewusstsein ist nicht direkt dein Denken, es liegt darunter. Unter unserem Denken gibt es noch etwas, irgendetwas. Denn wenn Menschen sprechen, ist das immer mehrdeutig. Wenn Gott spricht, ist es Amen, Amen. Weißt du, was Amen, Amen heißt? Wahrlich, wahrlich, wahrhaftig. Gott spricht wahrhaftig. Diese Dinge habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Nicht, damit ihr euch fragt, ob ihr ewiges Leben habt. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und nun schau dich an, nicht deinen Sitznachbarn, okay? Schau dich an. Wie soll ich mich denn selbst anschauen? Ich schaue nach vorne und sehe Pastor Prince. Es ist unmöglich, stimmt's? Deine Augen sind nicht dazu geschaffen, dass du dich selbst anschaust. Unsere Augen sind dazu geschaffen, einander anzuschauen. Amen. Das Problem ist, dass wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Unsere Schmerzen und Depressionen kommen daher, dass wir auf uns selbst blicken. Wir sind ich-besessen, ich-bezogen, bis wir in diese Spirale hineingeraten. Das passiert, je mehr wir von unserem eigenen Selbst sehen. Und normalerweise sehen wir dann in uns selbst die schlechten und bösen und kaputten Dinge. Aber wir können von unserem Selbst befreit werden. Und dann kannst du all deine Pillen und Tabletten hinter dir lassen. Amen. Christus ist gekommen, um uns das zu schenken. Amen. Wir sind also am Kreuz gestorben. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden. Ich möchte Folgendes sagen. In der Bibel steht, dass wir alle mit Christus gekreuzigt sind. Er hat nicht nur unsere Sünden am Kreuz getragen, sondern auch uns. Den Teil von dir, der sündig ist, dein sündiges Wesen, hat er am Kreuz getragen. Und als er starb, starben wir mit ihm. Dann wurde er begraben und wir wurden mit ihm begraben. Und als Gott ihn von den Toten auferweckte, wurden wir mit auferweckt. Deswegen steht in der Bibel, in Christus Jesus. Ist jemand in Christus, ganz gleich was passiert, ist seine Geschichte nun deine Geschichte. Und das bedeutet, dass du in ihm von den Toten auferweckt worden bist, als er auferweckt worden ist. Er hat euch lebendig gemacht. Er hat dich mit Christus auferweckt. Und dann hat Gott Christus an seine rechte Seite gesetzt, im Mittelpunkt des Universums. Und da hat Gott auch dich mit Jesus an seine rechte Seite gesetzt. Wow! Für jemanden, der ein Sünder gewesen ist, ist das wie der Aufstieg vom Bettelknaben zum Prinzen, vom Misthaufen zum Thron. Was für eine wundervolle Gnade, die er uns von oben herab schenkt. Eine liebevolle Gnade. Amen. Amen. Gott rettet uns also. Ich erkläre es lieber genauer, denn ich höre oft, dass gepredigt wird, dass wir in Christus gekreuzigt sind und unser Ich aufgeben. In der Bibel steht, nicht ich lebe mehr, sondern Christus lebt in mir. Aber das heißt nicht, dass du nicht mehr existierst. Der Teil von dir, der sündig ist, dein sündiges Wesen ist gekreuzigt worden. Aber Gott hat dich nicht ausgelöscht. Verstehst du? Deine Persönlichkeit ist immer noch da. Dein Charakter ist immer noch da. Dein wahres Ich ist immer noch da. Paulus schrieb, nicht ich, doch Christus lebt in mir. Und später sagt er im gleichen Brief, dem Galaterbrief, ich, Paulus, sage euch. Paulus ist also immer noch Paulus. Aber ich dachte, er sagt nicht ich, sondern Christus. Nein, Paulus hat nie seine Persönlichkeit oder seinen Charakter verloren. Nur der Teil von ihm, der ein sündiges Wesen war, ist mit Christus gekreuzigt worden. Und was heißt gekreuzigt? Dass es in Gottes Augen nicht mehr existiert. Das bedeutet die Kreuzigung. Amen. Man verliert also nicht seine Persönlichkeit. Lass dir nicht einreden, dass du nicht mehr wichtig seist, dass du nicht mehr zähltest oder dass Gott dein ganzes Wesen am Kreuz ausgelöscht hätte. Das muss man genauer erklären. Sogar Johannes sagt in der Offenbarung, siehe, ich, Johannes, der ich euer Bruder bin. Ich, Johannes. Er sagt nicht, ich, wer auch immer das ist, ich weiß nicht, wer ich jetzt bin, einfach irgendein Nichts. Nein, das hat er nicht gesagt. Er ist immer noch Johannes. Ich, Johannes. Siehe, ich, Paulus. Siehe, ich, Joseph Prince. Sage euch alles. Verstehst du? Du verlierst nicht deine Persönlichkeit. Gott hat jeden Menschen anders geschaffen. Gott mag Vielfalt. Wir sagen manchmal Dinge wie, wenn du nicht willst, tritt eben jemand anderes an deine Stelle. Ja und nein. Gewissermaßen verliert Gottes Reich etwas, wenn es dich verliert. Wenn du deinem Schicksal in Gottes Familie nicht folgst, sondern davonläufst und erst zurückkommst, wenn du sehr alt bist oder kurz bevor Jesus wiederkommt, dann sind all diese Jahre verloren, und zwar nicht nur für dich, sondern auch für Gottes Reich. Denn es gibt dort einen Platz, den kein anderer ausfüllen kann. Amen. Was bist du also? Du bist ein Geist, du hast eine Seele und du lebst in einem Körper. Viele verwechseln Geist und Seele. Denk bei der Seele an dein Denken. Das ist der Teil, über den Sigmund Freud gesagt hat, dass dort noch etwas ist, die Seele. Geist, Seele und Körper. Schau dir diese Illustration an. Geist, Seele und Körper. Gott hat uns als dreiteilig erschaffen, weil auch Gott selbst aus drei Personen besteht. Drei göttliche Personen, ein Gott. Nicht drei Götter, ein Gott. Amen. Es ist wie mit anderen Vergleichen. Sie alle haben ihre Mängel. Zum Beispiel das Ei. Das Ei besteht aus der Schale, dem Eigelb und dem Eiweiß. Aber es funktioniert trotzdem nur bedingt. Der Mensch ist der beste Vergleich. Und jeder Teil von dir hat eine besondere Aufgabe. Auch bei den göttlichen Personen hat jeder Einzelne seine besondere Rolle. Göttliche Personen, ein Gott. Auch im Hebräischen verwenden sie das Wort in der Mehrzahl. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Adonai Elohim, der Herr unser Gott. Ich bin, im heißt immer Mehrzahl. Und wenn das nicht genügt, sagt Elohim in 1. Mose 1, lasst uns Menschen nach unserem Ebenbild schaffen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Geist Gottes bewegt, der Vater sagt, und durch das Wort ist alles gemacht worden. Das Wort ist Christus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Amen. Was bist du also, Geist? Bevor Gott deinem Körper Leben einhauchte, war dein Körper nur eine Puppe. Amen. All right. Als Gott dich geschaffen hatte, steckte in dir zuerst noch kein Leben. Es war nur ein Körper. Das Leben kam hinein, als Gott, auf Hebräisch, Vaipa, mit einem Hauch. Gott atmete in den Menschen hinein und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Halleluja. Amen. Und er fiel vor dem Herrn nieder und betete Gott an. Eine lebendige, sich bewegende Person, geschaffen nach Gottes Ebenbild, die aus drei Teilen besteht. Trotzdem sagt man nicht, das seien drei Menschen. Nein, es ist ein Mensch, aber er hat einen Körper, das ist das Haus, in dem er lebt. Er hat eine Seele, seine Gedanken, im Grunde sein Denken. Und er hat einen Geist. Mit seinem Geist tritt er mit Gott in Kontakt. Mit seinem Denken tritt er mit der intellektuellen Welt in Kontakt. Das tut man durch Lesen und Studieren. Und mit seinem Körper tritt er mit der materiellen Welt in Kontakt. Wir schütteln uns die Hände. Gott hat uns als Wesen mit drei Teilen erschaffen. Seht ihr, ich wäre beinahe heruntergefallen. Mein Körper wäre heruntergefallen, aber mein Denken sagt mir, ein Schritt zurück. Dann habe ich mich gefangen. Und dann sagt mein Geist, verlier nicht den roten Faden deiner Predigt. Habt ihr das Beispiel gesehen? Soll ich es noch einmal machen? Es ist so schnell passiert, dass ihr es gar nicht mitbekommen habt. Und solche Sachen passieren auch euch. Ihr seid so programmiert, dass ihr nicht einmal denkt, oh, ich bestehe aus drei Teilen. Moment, ich falle gleich runter. Hey, denken, denken, denken. Hilfe, denken, du musst mir helfen, was soll ich machen? Nein, es geht so schnell. Aber es ist alles eins. Versteht ihr? Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Sie wirken als einer. Der Geist ist der Teil, dessen sich viele von uns nicht bewusst sind. Wir kennen seine Aufgabe nicht einmal, aber das Denken kennen wir. Also gut, schauen wir uns die Aufgaben des Körpers an. Das sind Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Spüren. Das wissen wir alle. Und innerhalb dessen gibt es noch mehr. Beim Geschmack gibt es zum Beispiel salzig und süß. Und jetzt haben sie noch einen gefunden, Umami. Ich zeige es euch nur ganz allgemein. Das ist der Körper. Kommen wir zur Seele. Dem Denken, Gedanken, Gefühle. Wenn wir etwas fühlen und empfinden, wo geschieht das? Im seelischen Bereich, in der Seele. Nicht wahr? In der Seele. Wenn Gott sagt, dass wir im Geist wandeln sollen, dann meint er damit nicht, dass wir ignorieren sollen, was in unserem Körper passiert. Oder dass uns unsere Gefühle gleichgültig sein sollen. Nein, du kannst deine Gefühle wahrnehmen, aber der Geist soll führen. Zum Geist gehören Gemeinschaft, Intuition und das Gewissen. Manchmal weiß man etwas einfach. Intuition heißt, dass man Dinge weiß, ohne sie gelernt zu haben. Manchmal hat man das Gefühl, dass etwas passieren wird, und dann passiert es. Oder man spürt, dass jemand kein guter Mensch ist. Und später findet man heraus, dass das wirklich stimmt. Man hat das Gefühl, dass man in ein bestimmtes Geschäft nicht einsteigen sollte. Und nach vielen Jahren in Streit und Schmerz und nachdem viele, viele Tränen vergossen worden sind, sagst du, ich hätte darauf hören sollen. Die Intuition sagt dir, dass du heute nicht diesen Weg nehmen sollst. Und wenn du es doch tust, hast du einen Unfall. Du hast gespürt, dass etwas passieren würde. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Wir hatten geplant, 2020 nach Israel zu fliegen. Wir hatten schon reserviert. Die Pastoren sollten mit mir reisen. Wir hatten alles reserviert. Aber als es um die Bestätigung ging, und es war das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe, habe ich mich nicht wohlgefühlt damit. Ich sagte, ich weiß nicht warum. Und das war, bevor wir erfahren haben, dass Covid ausgebrochen war. Ich weiß nicht, ich habe einfach kein gutes Gefühl. Sie kamen zu mir und waren erschrocken. Wir müssen jetzt bestätigen. Aber ich spürte da etwas. Und dann kam die Nachricht von Covid. Aber weil wir den nächsten Schritt nicht gegangen waren, gab es keinen Verlust. Es gab auf keiner Seite Verlust. Nur, dass sie kein Geschäft mit uns machen konnten. Denn wir sind wirklich gern auf den Spuren von Jesus unterwegs. Wir hoffen, dass wir bald wieder hinreisen und auf den Spuren des Herrn wandeln können. Amen. Meine Pastoren sind also Zeugen. Ja, zeigt mal ihre Gesichter. Wie sie alle Ja sagen. Falls ihr ihre Bestätigung nicht seht, dann spreche ich und bestätige. Erinnert ihr euch? Sie waren alle dabei, als sie mich gefragt haben und ich einfach kein gutes Gefühl hatte. Woher das kam? Intuition. Das waren nicht meine Gefühle. Ich wollte gerne fliegen. Es war eine tiefe innere Ahnung. Ich bin kein Fachmann für alle Lebensbereiche und alle politischen Szenarien in der Welt und alles, was passiert. Manche sagen, ich lese viel, ich lese viel. Nun, ich lasse mich von meinem Geist leiten. Denn ich weiß, wer in meinem Geist wohnt. Der Heilige Geist. Könnt ihr mir soweit folgen? Das sind also die drei Bereiche, drei Teile. Siehst du das? Körper, Seele und Geist. Und das ist sehr interessant. Dein Geist war dazu gedacht, über deine Seele und deinen Körper zu herrschen. Als Gott Adam schuf, wollte Gott, dass Adam jeden Tag mit ihm sprach. Denn Gott ist Geist und wir beten Gott in Wahrheit und im Geist an. Der Geist ist realer als das Materielle. Ich weiß, dass viele das nicht so sehen, aber das ist er. Eines Tages wird dir bewusst werden, dass der Geist einen Inhalt hat und dass das Wesen des Geistes so ist wie der Körper eines Engels. Sein Geist ist greifbar und diese Greifbarkeit ist größer und stärker als die Greifbarkeit deines Körpers, weil er ewig besteht. Denk mal darüber nach. Wenn Jesus wiederkommt, wird die Greifbarkeit des Geistes unseren Körper kleiden. Aber es ist ein Körper, den wir spüren können. Schwer zu begreifen, aber der Geist ist realer als das Materielle. Die Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Sie begreifen nicht, dass sie in einer vergänglichen Welt leben, in einer Welt, die verfällt und die zerstörbar ist. Aber zum Leben gehört mehr als das. Versteht ihr? Deswegen kann man böse Geister auch nicht vernichten. Sie sind Geistwesen. Ihr Körper hat eine gewisse Greifbarkeit. Und darum muss man sie in den Feuersee werfen. Das wird Gott tun, in der Offenbarung. Endlich. Denn es muss einen Ort geben, an dem man sie unterbringen kann. Warum beseitigt er sie nicht einfach? Gott beseitigt sie nicht. Warum? Weil ihr Wesen ewig ist. Könnt ihr mir soweit folgen? Nun gut, schaut her. In Römer 8 steht Folgendes. Aber vorher schaut einmal her. Gott möchte, dass unser Geist unsere Seele führt und das dann durch unseren Körper ausdrückt. Dein Verstand sagt also zum Beispiel, grüß ihn nicht, er hat dich das letzte Mal auch nicht gegrüßt. Geh einfach vorbei. Ja, grüß ihn nicht. Geh einfach vorbei. Er ist dein Feind. Er hat schlimme Dinge über dich gesagt. Also geh einfach vorbei. Aber dein Geist sagt nein. Er ist nicht dein Feind. Er ist ein Kind, das ich liebe. Ganz gleich, was er dir angetan hat. Dein Geist beeinflusst also deine Seele. Bedeutet das, dass du das so fühlst? Nein, es ist unabhängig davon, was du fühlst. Du sollst deine Gefühle auch nicht verdrängen. Gefühle sind Gefühle. Aber sie sind nicht mehr als Gefühle. Selbst wenn man versucht, seine Gefühle zu vergessen, Gefühle sind nur Gefühle. Fühlst du das? Amen. Also lass deine Gefühle zu, auch wenn du aufgeregt bist, weil man dich gebeten hat, öffentlich zu sprechen oder was es sein mag. Das ist in Ordnung. Lass dich vom Geist leiten. Du fühlst Angst, du fühlst Furcht, du fühlst das Lampenfieber. Fühl es. Es ist in Ordnung. Fühl es. Aber höre auf den Geist. Empfindungen sind dazu da, erlebt zu werden, selbst die negativen. Wir erleben sie nicht gern, aber sie sind einfach da. Unterdrücke sie nicht. Verurteile sie nicht. Es sind nur Gefühle. Nicht mehr als Gefühle. Also, hör zu. Bei manchen ist ihr Geist tot, von Gott abgeschnitten. Und weißt du was? Sie leben nur in ihrem Denken oder ihrem Körper. Wenn sie nur im Körper leben, ist ihre Haltung, ich will alles, und zwar jetzt. Mir egal. Oder ich kämpfe mit dir. Wenn ich wütend bin, schlage ich dir ins Gesicht. Alles ist Körper. Und dann gibt es die, deren Geist ebenfalls abgeschnitten ist, aber die nicht dem Körper so viel Macht geben, sondern ihrem Denken. Ihr Kopf ist so klug, dass sie denken, ich bin so klug. Du kannst mir nichts erzählen, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich weiß alles. Ich weiß. Ich weiß. Man hört sie die ganze Zeit. Ich weiß, ich weiß. Ihr zweiter Name ist Ich weiß. Ihr Lieblingsspiel ist wahrscheinlich irgendein Quizspiel, weil sie dann immer rufen können, ich weiß. Und dann wissen sie es wahrscheinlich gar nicht, aber sie rufen trotzdem die ganze Zeit, ich weiß. Weißt du? Sie haben einen Kopf, der so riesig ist, nicht wahr? Und sie kennen die Bibel. Die Pharisäer sind ein gutes Beispiel dafür. Das waren keine Menschen, die ihren Körper trainiert haben. Sie haben wohl kaum einen Tag lang auf dem Feld gearbeitet. Aber sie waren voller Bibelwissen. Jesus sagt, ihr forscht in den Schriften und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Das ist alles totes Wissen. Das ist keine Weisheit. Es ist nur Wissen. Wissen bläht auf und macht Menschen stolz. Ich kenne die Bibel besser als du. Es geht nicht darum, wie tief du in der Bibel steckst, mein Freund, sondern darum, wie tief die Bibel in dir steckt und wie der Geist darin wirkt. In der Bibel steht, wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Noch einmal die Illustration, schaut her. Dein Geist ist lebendig, sobald du wiedergeboren bist. Wiedergeboren? Wie geht das, Pastor? Die Frage hat sogar Nikodemus gestellt. Kann ein Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und noch einmal geboren werden? Er dachte an die körperliche Geburt. Aber Jesus sagte, wer aus dem Geist geboren wird, ist wie der Wind. Man kann den Wind nicht sehen. Er kommt und geht. Er ist eine eigene Person mit eigener Persönlichkeit. Hier wird also der Heilige Geist beschrieben. Er sagt, wenn du aus dem Geist geboren wirst, ist es dein Geist, der von Neuem geboren wird. Er sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Welcher Teil von dir wird wiedergeboren? Dein Geist. Wenn du vor deiner Rettung blaue Augen hattest, dann wirst du auch danach noch blaue Augen haben. Nicht eines braun und eines blau. Wenn in der Bibel steht, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, meint er damit grundsätzlich erstmal den Geist. Alles ist neu, alles in deinem Geist gehört nun zu Gott. Deswegen lehren wir, wie man tief in seinem Geist auf die leise Stimme hört. Unsere Gedanken können etwas anderes sagen. Unser Körper mag etwas anderes begehren, aber unser Geist ist der Ort, an dem Gott wohnt. Er wohnt im Geist. Folgt ihr mir soweit? Der Geist führt die Seele und die führt den Körper. Aber wenn der Geist eines Menschen tot ist, tot und abgeschnitten von Gott, dann führen entweder der Körper oder der Kopf oder beide. Gut, zurück zu unserem Vers. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Mit dieser Gerechtigkeit ist sein Geschenk gemeint. Nicht deine Werke, das Geschenk der Gerechtigkeit. Habe ich recht? Na? Und wie bekommen wir diese Gerechtigkeit? Paulus hatte das Ziel in seinem Leben, diese Kraft der Auferstehung zu erkennen. Schauen wir uns Philipper 3 an. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Es geht um die Kraft seiner Auferstehung, nicht wahr? Das ist das heutige Thema. Noch vor der Entrückung habt ihr also schon die Auferstehung in euch. Wer von euch will diese Kraft kennenlernen? Denn man kann gerettet sein und diese Kraft nicht kennen. Paulus sagt, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und mit Gemeinschaft seiner Leiden ist gemeint, dass wir verspottet werden, weil wir Christen sind. Dadurch haben wir Gemeinschaft mit seinen Leiden. Dieses Leiden ist nicht unser persönliches Leiden, es ist sein Leiden um seines Namens willen. Wenn deine Freunde sich über dich lustig machen, weil du Christ bist, dann steh hoch erhobenen Hauptes da und lächle, weil der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf dir ruht. Wie können wir also ihn und die Kraft der Auferstehung erkennen? Ich zeige euch den Kontext. Paulus sagt, dass ich in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen. Also, wenn du die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben erkennst und nicht durch das Gesetz. Durch das Gesetz heißt, dass du versuchst, das Gesetz zu halten und sagst, jetzt bin ich gerecht, ich habe es gehalten. Welche Gesetze du in deinem Leben auch haben magst. Du versuchst, sie zu halten und dann denkst du, dass Gott dich danach beurteilt. Das ist falsch. Deswegen kennst du Gott nicht und die Kraft der Auferstehung in deinem Leben, obwohl das Auferstehungsleben in dir ist. Paulus sagt also, dass wir sie so bekommen. Wenn ich durch Glauben an Christus in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Je mehr wir uns also der Gerechtigkeit bewusst sind, desto mehr werden wir Gott erkennen und desto mehr erkennen wir die Kraft seiner Auferstehung. Und wenn Menschen dich verfolgen, dann erkennst du die Gemeinschaft seiner Leiden und kannst mit Freude hindurchgehen. Zurück zu Römer 8. Wir kommen zum Ende. Schaut her. Aber Pastor, es heißt doch, dass der Körper aufgrund der Sünde tot ist. Ja, aber lesen wir den Rest. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir leben jetzt also in einem Kampf. Dein Körper verfällt. Würdest du gern wissen, wie man das verzögert? Die letzten Minuten sind immer die wichtigsten. Komm mal her, Gabriel. Komm. Adrian, Lawrence, kommt. Nein, Gabriel, setz dich wieder. Lawrence, komm. Adrian, ich brauche einen Helfer. Komm. Okay, das genügt. Körper. Wen sollen wir für den Körper nehmen? Körper, Seele, Geist. Wen sollen wir für den Körper nehmen? Wen? Pastor Lawrence. Warum wohl? Okay, Pastor Lawrence ist der Körper. Und er ist die Seele, eine weiße Seele. Und der Geist. Na gut, lasst uns das tauschen. Der Geist ist weiß. Gerechtigkeit. Der Geist ist hell wegen der Gerechtigkeit. Und das ist die Seele. Er ist nicht so stark wie er, stimmt's? Das gilt für so viele von uns. Für so viele Christen. Ihr Geist ist nicht so stark wie ihr Körper. Ihr Körper ist manchmal enorm. Aber wenn man ein geistliches Mikroskop oder Stethoskop nehmen und sich den Menschen anschauen würde, würde der Geist auf einer Trage liegen, nicht wahr? Ganz ausgezehrt. Er geht ins Fitnessstudio und wenn er läuft, sieht es so aus. Ihr wisst, was ich meine. Er stemmt Hanteln und hat riesige Muskeln. Seine Nackenmuskeln haben Muskeln mit Muskeln. Aber der geistliche Mensch liegt flach. Er vernachlässigt das Wort Gottes und kommt sonntags nicht zum Gottesdienst. Aber dem hier geht es gut. Er sieht gut aus. Ich hätte jemanden nehmen sollen, der richtig abgemagert ist. Aber nach dem chinesischen Neujahr sind solche Menschen schwer zu finden. Also er ist der Geist. Der Körper ist tot aufgrund der Sünde. Und der Geist ist lebendig aufgrund der Gerechtigkeit. Übrigens, damit ist nicht der Heilige Geist gemeint. An anderen Stellen in Römer 8 geht es um den Heiligen Geist. Aber nicht bei der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Denn man kann nicht sagen, der Heilige Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Aber unser Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen, dem Geschenk der Gerechtigkeit. Hier ist das Auferstehungsleben, all das Gute von Gott ist hier. Die Seele ist das Denken, nicht wahr? Zwischen Körper und Geist. Und der Körper hier ist krank. Sagen wir, der Körper ist krank. Oder der Körper hat Begierden und schlechte Gewohnheiten und er weiß nicht, wie er davon frei werden soll. Er ist süchtig nach Drogen oder anderen Sachen. Welche Fesseln es auch sind, die den Körper gefangen halten, wir wollen, dass das Auferstehungsleben diesen Körper berührt. Geht mal näher zusammen, denn wir sind ja eins. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Eigentlich solltest du eine Brille tragen und nicht du. Könntest du bitte... Nein, schon gut. Lass mal. Also Geist, Seele, Körper. Und nun schaut her. In Römer 8, Vers 11 steht, wenn aber der Geist, das ist der Heilige Geist, wenn aber der Geist dessen, das ist der Vater, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich will das noch ganz kurz sagen, hör zu. Manche lehren, dass das geschehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber wenn Jesus wiederkommt, haben wir gerade gelesen, wird der sterbliche Körper Unsterblichkeit anziehen. Was wird also lebendig gemacht? Der sterbliche Körper. Der sterbliche Körper im Hier und Jetzt. Es geht also um das Jetzt. Wir können das Auferstehungsleben in unserem Körper erfahren. Und dieser Vers ist so wichtig, dass die heilige Dreieinigkeit zweimal vorkommt. Der dreifaltige Gott wird zweimal in einem Vers erwähnt. Wenn der Heilige Geist von ihm, dem Vater, der Jesus, erkennst du den dreieinigen Gott, aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, was er bei jedem Gläubigen tut, so wird der Vater, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist. Der dreieinige Gott wird hier in einem Vers zweimal erwähnt. In diesem Vers muss etwas stecken, das wir den Gläubigen Tag und Nacht predigen sollten. Der Körper verfällt, heißt es in der Bibel. Der äußere Mensch vergeht. Das heißt, er wird alt und fühlt sich die ganze Zeit müde. Das heißt, dass Krankheiten auftreten, weil der Körper schwach wird und verfällt. Und auch Begierde breitet sich im Körper aus. All das geschieht im Körper, nicht im Geist. Doch in dem Moment, in dem die Auferstehung den Körper berührt, zerstört sie die Begierde. Sie heilt den Körper. Sie schenkt Leben, wo der Tod begonnen hat. Krankheit ist einfach der Beginn des Todes. Das Gegenmittel ist Leben. Dieser Vers, Vers 11, sagt uns also, wie der Heilige Geist unseren Körper lebendig macht. Und zwar nicht unseren unsterblichen zukünftigen Körper, sondern unseren gegenwärtigen Körper im Hier und Jetzt. Wollt ihr wissen, wie? Aber wir sollten jetzt Schluss machen. Wollt ihr es wissen? Wer ist also derjenige, der allem im Weg steht? Das Denken. Dein Denken ist das Problem. Unser Denken ist das Problem. Und deswegen finden wir am Anfang des Kapitels diesen Vers. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Und Frieden heißt hier auf Griechisch Eirene, aber auf Hebräisch ist es Shalom. Und darin steckt nicht nur der Gedanke von innerer Ruhe und innerem Frieden. Nein, Shalom steht auch für Vollständigkeit, Gesundheit und keine Krankheit. Hört ihr? Wie kommen wir nun von hier nach dort? Lesen wir noch einmal Römer 8, Vers 10. Der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Was ist der Geist? Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir wollen, dass der Heilige Geist dem Körper Leben schenkt, nicht wahr? Und daran ist der ganze dreieinige Gott beteiligt, Vater, Sohn und Geist. Verstehst du, wie Gott sich für unseren Körper interessiert? Du sagst, körperliche Heilung ist doch nur eine Nebensache. Hier kommt zweimal in einem Vers der dreieinige Gott vor. Nun schau her, was ist dein Problem? Unser Denken. Das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Und warum Leben? Warum ist der Geist Leben? Um der Gerechtigkeit willen. Was hat Paulus gesagt? Wenn ich erkenne, dass meine Gerechtigkeit nicht durch das Gesetz kommt, sondern durch Glauben, erkenne ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Also schau her. Wir wollen das hier rüberbringen, nicht wahr? Aber das Problem ist hier, dieser Teil, dieser Typ. Das Denken hört keine Predigten von Pastor Prince. Das musste ich doch sagen. Aber im Ernst, wenn man für seine Predigten werben will, muss man davon überzeugt sein, dass man das Richtige lehrt. Es gibt viele gute Predigten auf der Welt. Aber ich kenne mich. Schließlich lebe ich schon seit 30 Jahren mit mir zusammen. Das war nur ein Witz, okay? Gut, gut. Vielleicht ist es eher das Doppelte. Also, das Problem ist die Seele. Sie will die Schule schwänzen. Sie will nicht in der Bibel lesen. Sie will nicht in den Gottesdienst gehen. Sie will keine Zeit mit Gott verbringen, obwohl der Geist gerettet und das Leben hier ist. Um der Gerechtigkeit willen, nicht wahr? Aber es berührt den Körper nicht. Warum? Weil die Seele einfach faul ist. Die Seele will nicht lernen. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, sagt Gott. Der Mensch trachtet nach dem Fleisch und das Ergebnis ist der Tod. Denk daran, der Tod ist nicht nur der Tod im Grab, das ist der Endpunkt. Und ein weiterer Endpunkt ist der Feuersee. Aber der Tod ist ein Prozess. Müdigkeit ist der Anfang davon, wenn man immer müde ist. Normale Müdigkeit ist okay. Und auch Krankheit ist der Beginn des Todes. Viele können ihn aufschieben. Und wir danken Gott für Medizin und Wissenschaft und Medikamente. Aber Gottes Weg ist, dass wir an einem Ort leben können, an dem er Leben schenkt, um der Gerechtigkeit willen. Sagen wir also, sein Denken lernt dazu. Er geht in die New Creation Church. Gehst du in die New Creation Church? Gut. Ich weiß, man muss seiner Gemeinde vertrauen, nicht wahr? Warum sollte man so reden, als würde man seiner Gemeinde nicht trauen? Ob das hier Werbung ist? Ja, und? Es ist eben eine tolle Gemeinde. Ich habe hier in dieser Gemeinde alles gefunden, sogar meine Frau. Also, er geht regelmäßig zur Gemeinde und hört das Wort der Gerechtigkeit. Leider hören viele das Wort der Gerechtigkeit nicht einmal. Er ist kein Säugling mehr. Er lernt und lernt. Und nun ist er sich der Gerechtigkeit bewusst. Trachtet er jetzt nach dem Fleisch oder nach dem Geist? Und das Trachten des Geistes ist Leben und Frieden. Nun kann der Geist ihn also berühren, wie bei einem Stromkreis. Und er kann den Körper anrühren. Und der Körper wird lebendig. Seht ihr das? Aufgrund der Gerechtigkeit, je mehr er sich der Gerechtigkeit bewusst ist, ja, er ist gerecht, aber sein Verstand muss das auch begreifen, er muss sich dessen bewusst sein. Er muss immer darüber nachdenken, dass ich nicht mehr mein altes Ich bin, dass ich kein Sünder mehr bin. Das ist nicht mehr meine Identität. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Auch als du noch ein Sünder warst, hast du Dinge getan, die gut waren. Aber grundsätzlich warst du ein Sünder. Und seit du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist, tust du auch noch Dinge, die schlecht sind. Aber grundsätzlich bist du die Gerechtigkeit Gottes. Das meiste, was du machst, wird immer besser und besser. Und aus deinem Leben wird moralische Vortrefflichkeit strömen. Das ist also die Verbindung. Ob es nun darum geht, die Sünde im Körper zu beseitigen, Krankheit oder das Altern, was es auch sein mag, das ist das Geheimnis. Und meine Zeit ist um. Einen großen Applaus! Halleluja! Ihr habt gerade das Bild kaputt gemacht. Der Körper ist vorausgegangen, dann die Seele, dann der Geist. Ich dachte, ihr hättet zugehört. Ihr sollt den Geist vorausgehen lassen, dann folgt die Seele, dann der Körper. Preist den Herrn! Ich würde gern noch mehr sagen, aber ich habe keine Zeit mehr. Wir können euch Zeugnisse von Leuten zeigen, die manchmal nicht einmal Gott sagen, dass sie geheilt werden wollen. Sie sagen einfach, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Wenn sie Schmerzen haben, sagen sie, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus und der Schmerz verschwindet. Wir hören viele solcher Zeugnisse von Menschen aus unserer Gemeinde. Und ihr wisst, dass ich eigentlich gerade erst angefangen habe. Das ist die Wahrheit des dritten Tages, die Gott uns lehren möchte. Senken wir alle den Kopf und schließen wir die Augen. Wenn du Jesus Christus noch nie als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hast, Freund, dann kannst du jetzt dein Vertrauen auf ihn setzen. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet. Wenn du das willst, dann bete jetzt mit mir. Sag, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der an meiner Stelle ans Kreuz gegangen ist und meine Sünde auf sich genommen hat. Er hat meine Strafe und mein Urteil aus deiner Hand auf sich genommen. Ich danke dir, dass Jesus an diesem Kreuz für mich zur Sünde geworden ist, damit ich in ihm zur Gerechtigkeit Gottes gemacht würde. Danke, Vater, dass du Jesus mit der Kraft der Auferstehung von den Toten auferweckt hast. Er lebt. Er ist mein Hirte, mein Hohepriester und mein Herr. Danke, Vater, im Namen von Jesus. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. In deinem Inneren, deinem wahren Ich, bist du nun ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Es ist ein Prozess. Komm weiter zur Gemeinde, um dein Denken erneuern zu lassen. In der Bibel steht, dass wir verwandelt werden, indem wir unser Denken erneuern lassen. Unser Geist wird sofort gerettet, aber für unser Denken ist es ein Prozess. Und was du damit machst, kann Einfluss auf deinen Körper haben. Steht alle auf. Gemeinde, der Herr segne euch in der kommenden Woche mit dem Segen von Vater Abraham und dem Segen aus 5. Mose 28. Ihr alle sitzt mit Christus in den himmlischen Regionen, denn der Herr, dein Gott, hat dich hoch über alle Völker der Erde gesetzt. Und dieser ganze Segen wird in der nächsten Woche über dich kommen. Der Herr bewahre und behüte dich. Er schenke dir seinen vollständigen Schutz und bewahre dich und deine Familie in dieser Woche vor jedem Schaden, vor Gefahren und vor allen Mächten des Bösen. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir und deinen Lieben Gnade und Gunst, wohin ihr auch geht. Mögt ihr die Gunst Gottes erleben, während ihr euren Wegen nachgeht. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Leben und Frieden im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle Leute sagen Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder.